Übung zum Hörverstehen für das Sprachniveau Deutsch A1. Richtig oder falsch? Wie lernt Herbert Rathmeier Italienisch? Lest zuerst die 11 Aussagen 0 bis 10. Dann hört ihr den Text zweimal. Sind diese Aussagen richtig oder falsch? Aussage 0 ist ein Beispiel. Ihr hört den Text jetzt zum ersten Mal. Herr Rathmeier, besuchen Sie eigentlich auch einen Italienischkurs? Ja, aber nicht regelmäßig. Oft komme ich erst spät nach Hause und zu Hause lerne ich kaum mit dem Lehrbuch. Ich habe keine Zeit und keine Lust. Wie lernen Sie dann Italienisch? Wir sehen gemeinsam italienisches Fernsehen und zu Hause läuft auch oft italienisches Radio. Verstehen Sie schon viel? Es geht. Manchmal nehme ich auch etwas auf Kassette auf und höre es noch einmal. Oder ich höre im Auto die Kassette aus dem Sprachkurs. Ist das genug? Nein, natürlich nicht. Giovanna kauft manchmal Zeitungen und Zeitschriften aus Italien. Ich blättere sie ganz gerne durch und lese dann einen Artikel. Ich verstehe viele Wörter nicht und dann frage ich Giovanna oder ich schaue im Wörterbuch nach. Und wie gut können Sie Italienisch sprechen? Es geht. Wir fahren jeden Monat einmal nach Italien. Da muss ich Italienisch sprechen, mit der Familie und den Bekannten von Giovanna. Ich spreche viel und gerne, aber ich mache auch viele Fehler. Mir ist das ziemlich egal. Ihr hört den Text jetzt zum zweiten Mal. Herr Rathmeier, besuchen Sie eigentlich auch einen Italienischkurs? Ja, aber nicht regelmäßig. Oft komme ich erst spät nach Hause und zu Hause lerne ich kaum mit dem Lehrbuch. Ich habe keine Zeit und keine Lust. Wie lernen Sie dann Italienisch? Wir sehen gemeinsam italienisches Fernsehen und zu Hause läuft auch oft italienisches Radio. Verstehen Sie schon viel? Es geht. Manchmal nehme ich auch etwas auf Kassette auf und höre es noch einmal. Oder ich höre im Auto die Kassette aus dem Sprachkurs. Ist das genug? Nein, natürlich nicht. Giovanna kauft manchmal Zeitungen und Zeitschriften aus Italien. Ich blättere sie ganz gerne durch und lese dann einen Artikel. Ich verstehe viele Wörter nicht und dann frage ich Giovanna oder ich schaue im Wörterbuch nach. Und wie gut können Sie Italienisch sprechen? Es geht. Wir fahren jeden Monat einmal nach Italien. Da muss ich Italienisch sprechen, mit der Familie und den Bekannten von Giovanna. Ich spreche viel und gerne, aber ich mache auch viele Fehler. Mir ist das ziemlich egal. Ende der Übung.